Die Landbevölkerung aber nahm Jehoahas, den Sohn Josias, und machte ihn an seines Vaters Statt in Jerusalem zum König. 23 Jahre war Jehoahas alt, als er König ward, und 3 Monate regierte er zu Jerusalem. Der König von Ägypten aber setzte ihn ab, so dass er nicht König blieb zu Jerusalem, und legte dem Land eine Geldbuße von 100 Talenten Silbers und 1 Talente Goldes auf. Und der König von Ägypten machte seinen Bruder Eliakim zum König über Juda und Jerusalem und wandelte seinen Namen um in Jojakim. Seinen Bruder Jehoahas aber nahm Necho mit sich und führte ihn nach Ägypten. 25 Jahre war Jojakim alt, als er König ward, und 11 Jahre regierte er zu Jerusalem. Und er sät, was Jahwe, seinem Gotte, missfiel. Gegen ihn zog Nebukadnezar, der König von Babel, heran und legte ihn in Ketten, um ihn nach Babel zu bringen. Auch einen Teil der Geräte des Tempels Jahwes brachte Nebukadnezar nach Babel und setzte sie in seinen Palast zu Babel. Die übrige Geschichte Jojakims aber und seine Gräuel, die er anfertigen ließ, und was sonst Böses an ihm erfunden ward, finden sich aufgezeichnet im Buche der Könige von Israel und Juda. Und sein Sohn Jojachin ward König an seiner Statt. 8 Jahre war Jojachin alt, als er König ward, und 3 Monate und 10 Tage regierte er zu Jerusalem. Und er sät, was Jahwe missfiel. Im folgenden Jahr aber ließ ihn der König Nebukadnezar nach Babel bringen, samt den kostbaren Geräten des Tempels Jahwes, und machte seinen Bruder Zedekia zum König über Juda und Jerusalem. 21 Jahre war Zedekia alt, als er König ward, und 11 Jahre regierte er zu Jerusalem. Und er sät, was Jahwe, seinem Gotte, missfiel, er demütigte sich nicht vor dem Worte des Propheten Jeremia, das aus dem Munde Jahwes kam. Auch vom König Nebukadnezar ward er abtrünnig, der ihn doch bei Gott hatte gehorsam schwören lassen. Aber er zeigte sich halsstarrig und verstockte sein Herz, so dass er sich nicht zu Jahwe, dem Gott Israels, bekehrte. Ebenso begingen sämtliche Oberste der Priester und das Volk viel Untreue in Nachahmung der Gräuel der Heiden und verunreinigten den Tempel Jahwes, den er in Jerusalem geheiligt hatte. Und Jahwe, der Gott ihrer Väter, sandte unermüdlich immer wieder Mahnungen an sie durch seine Boten, denn er hatte Mitleid mit seinem Volk und seinem Wohnsitz. Aber sie verhöhnten nur die Boten Gottes, verachteten seine Worte und trieben ihren Spott mit seinen Propheten, bis der Grimm Jahwes zu einem Grade stieg, dass keine Rettung mehr möglich war. Er ließ den König der Chaldäer wieder sie anrücken und tötete ihre junge Mannschaft in ihrem Heiligtume mit dem Schwert. Er verschonte weder Jüngling noch Jungfrau, noch Greis und Grauhaarige, alles gab er in seine Gewalt. Auch alle Geräte des Tempels Gottes, groß und klein, samt den Schätzen des Tempels Jahwes und den Schätzen des Königs und seiner obersten Beamten, alles brachte er nach Babel. Sie verbrannten den Tempel Gottes, rissen die Mauer Jerusalems nieder und äscherten alle seine Paläste ein, so dass alle die kostbaren Geräte darin zugrunde gingen. Und was dem Schwert entronnen war, führte er nach Babel in die Gefangenschaft, und sie wurden ihm und seinen Söhnen untertan, bis das persische Reich zur Herrschaft kam, damit das Wort Jahwes, das er durch den Mund Jeremias geredet, in Erfüllung ginge, bis das Land seine Ruhezeiten ersetzt bekommen hatte, die ganze Zeit hindurch, in der es Wüste lag, hatte es Ruhe, bis 70 Jahre voll waren. Und im 1. Jahre des Cyrus, des Königs von Persien, damit das durch den Mund Jeremias ergangene Wort Jahwes in Erfüllung ginge, gab Jahwe dem Cyrus, dem Könige von Persien, ein, dass er in seinem ganzen Königreich und zwar auch schriftlich, folgenden Befehl ergehen ließ. So spricht Cyrus, der König von Persien, alle Königreiche auf Erden hat mir Jahwe, der Gott des Himmels, übergeben und er hat mir befohlen, ihm zu Jerusalem in Juda einen Tempel zu erbauen. Wer irgend unter euch zu seinem Volke gehört, mit dem sei sein Gott, und er ziehe hinauf.